Erster Nebukadnezar war 2 Jahre König. Er hatte einen Traum. Zweiter, der König rief seine klugen Männer für Hilfe. Dritter, der König sagte, ich will meinen Traum verstehen. Vierter, die Männer sagten, erzähl uns den Traum bitte. Fünfter, der König sagte, sagt mir den Traum. Sonst sterbt ihr. Sechster, sagt mir den Traum. Dann bekommt ihr Geschenke. Siebter, die Männer sagten wieder, bitte erzähl uns den Traum. Achter, der König sagte, ihr wollt nur Zeit gewinnen. Neunter, sagt mir den Traum. Sonst weiß ich, ihr lügt. Zehnter, die Männer sagten, kein Mensch kann das tun. Elfter, nur Götter wissen das. Aber sie sind nicht hier. Zwölfter, der König wurde wütend. Er wollte alle Weisen töten. Dreizehnter, die Soldaten suchten Daniel. Er sollte auch sterben. Vierzehnter, Daniel sprach mit Arioch. Arioch war der Chef. Fünfzehnter, Daniel fragte, warum ist der König so streng? Sechzehnter, Daniel ging zum König. Er bat um Zeit. Siebzehnter, Daniel sprach mit Hanania, Misael und Asaja. Achtzehnter, sie beteten zu Gott. Gott sollte ihnen helfen. Neunzehnter, Gott zeigte Daniel den Traum. Daniel dankte Gott. Zwanzigster, Daniel sagte, Gott ist sehr weise und stark. 21. Gott ändert die Zeiten. Er macht Könige groß. 22. Gott weiß alles. Bei ihm ist das Licht. 23. Danke Gott. Du hast mir den Traum gezeigt. 24. Daniel sagte zu Arioch, töte die Männer nicht. 25. Arioch brachte Daniel zum König. Er ist ein Jude. 26. Der König fragte Daniel, kennst du meinen Traum? 27. Daniel sagte, kein Mensch kann dieses Geheimnis wissen. 28. Aber Gott im Himmel zeigt die Zukunft. 29. Gott zeigt dir, was bald passiert. 30. Ich bin nicht klüger. Gott hilft mir nur. 31. Du sahst eine große Figur. Sie glänzte hell. 32. Der Kopf war Gold. Brust und Arme Silber. 33. Die Beine waren Eisen. Die Füße waren Eisen und Ton. 34. Ein Stein kam. Er traf die Füße der Figur. 35. Alles ging kaputt. Der Stein wurde ein Berg. 36. Das war der Traum. Jetzt kommt die Bedeutung. 37. Du bist ein König. Gott gab dir Macht. 38. Du herrschst über alle. Du bist das Gold. 39. Nach dir kommt ein schwächeres Land. 40. Das vierte Land ist stark wie Eisen. 41. Die Füße waren Eisen und Ton. Das Land ist geteilt. 42. Ein Teil ist stark. Ein Teil geht kaputt. 43. Die Menschen heiraten. Aber sie halten nicht zusammen. 44. Gott macht ein neues Reich. Es bleibt ewig. 45. Der Stein macht alles kaputt. Der Traum ist wahr. 46. Der König verbeugte sich. Er gab Daniel Geschenke. 47. Der König sagte, dein Gott ist der Größte. 48. Daniel wurde ein Chef. Er bekam viel Ehre. 49. Sadrach, Mesach und Abednego bekamen Arbeit. Daniel blieb beim König.